paar guten Morgen zusammen. Ein kurzer Gruß aus dem Büro. Ich habe heute früh mir einen Kaffee geholt. Wir haben hier so einen Kaffeeautomaten. Und da habe ich diesen Voice Recorder hier mitlaufen lassen und dieses Geräusch, was dieser Automat da fabriziert, also Becher runterfallen und dann wirkt er ja dieses Ding da durch, diese kleine Düse. Und das, was dann rauskommt, schimpft sich Kaffee. Naja, ist warm, süß und ist Koffein drin. Nehmen wir mal so. Und das habe ich gemacht, weil ich ausprobieren wollte, ob ich das dann zusammengepackt kriege in dem Audacity, dass ich da ein schönes Intro habe. Da muss es ja irgendeine Funktion geben in dem Audacity, was mir so zwei Audio-Tracks, also den ich jetzt gerade hier aufnehme, und den Kaffeeautomaten irgendwie zusammenbastelt. Ja, will ich wohl rausfinden. Kann man notfalls bestimmt auch googeln oder so. Naja, ihr werdet es ja vielleicht hören. Obwohl weiß ich noch nicht, ob ich das offiziell veröffentliche oder auch nicht. Naja, sehen wir dann. Also, viel Spaß damit.